Viertens, die Zwei-Quellen-Theorie. Der von Weisse nur angedeutete Grundriss dieser Theorie erfuhr erst im Wesentlichen seine Vollendung durch H.J. Holzmann. Recht bezeichnend für die neue Lösung ist, dass ihr Kleid aus Stücken zusammengesetzt wurde, die von den bisher besprochenen Hypothesen stammen. Da ja auch die älteren Thesen nicht etwa in die leere Luft hineinkonstruiert sind, sondern jeweils in bestimmten objektiven Beobachtungen der Evangelienmassen Stützen finden, also sämtlich einen wahren Kern enthalten, so lag der Gedanke nicht allzu fern, die Lösung der synoptischen Frage auf dem Wege einer Kombination zu suchen. Und so geschah es denn auch. Urschrift und Benutzungshypothese und daneben in bescheidenerem Maße auch die Traditionshypothese fanden von jetzt an vereinte Verwendung. Schon durch den Namen verrät die neue Theorie ihr wichtigstes Merkmal. Sie nimmt zwei Quellen, Urschriften, als letztes Vorlagematerial an, indem sie gleichzeitig dem Markus-Evangelium eine besonders wichtige Stelle einräumt. Als die eine schriftliche Urquelle wird nämlich das Markus-Evangelium bzw. ein bestimmter Grundstock dieses Evangeliums ausgerufen. Auf die von der neuen Theorie geforderte zweite Urquelle sahen sich die Kritiker hingewiesen, durch das Unterproblem der konstatierten Verwandtschaft zwischen Matthäus und Lukas innerhalb des nur ihnen gemeinsamen Spruchmaterials. Den alten Streit, ob Matthäus den Lukas oder Lukas den Matthäus bezüglich dieser Redepartien benutzt habe, entscheidet die Theorie dahin, dass überhaupt keine gegenseitige Benutzung vorliege. Die beiden späteren Synoptiker, so wird erklärt, hätten unabhängig neben der Markusquelle noch eine andere Urschrift als Vorlage verwertet. Weil diese zweite Quelle fast nur aus Worten, aus Logien Jesu bestanden habe, nennt man sie die Redequelle, auch Spruch- oder Logienquelle, kurz Q. Markusquelle und Redequelle sind daher die beiden Säulen, auf denen in der Hauptsache die Last der Zwei-Quellen-Theorie ruht. Die innere Haltbarkeit der ganzen Theorie hängt somit vorwiegend von der Festigkeit der beiden tragenden Pfeiler ab. Nehmen wir vorläufig an, die Zwei-Quellen-Theorie sei richtig und unanfechtbar, so wäre mit ihrer Hilfe zwar das synoptische Problem gelöst, das heißt, das Durcheinander von Verwandtschaft und Fremdheit bei den Synoptikern hätte eine befriedigende Erklärung gefunden. Damit wäre jedoch nichts Abschließendes über die vollständige Entstehung der drei ersten Evangelien gesagt worden. Die synoptische Frage wird also noch überlagert von der allgemeineren Frage nach der kompletten und abschließenden Entstehung jedes einzelnen Evangeliums. Diese weiterreichende Frage hat natürlich die Forscher genauso lebhaft beschäftigt wie die speziell synoptische, zumal beide meist in inniger Verschlingung auftreten. Die Frage nach der abschließenden Entstehung der Evangelien ist also mit der Zwei-Quellen-Theorie, auch wenn sie richtig wäre, auf keinen Fall restlos beantwortet. Man sah sich daher genötigt, noch andere Quellen zu erschließen. Proksch empfahl einen Lösungsversuch mit drei Hauptquellen. Streter schlug vier voneinander unabhängige Quellen vor und Bußmann operierte gar mit acht Vorlagen. Weil in all diesen Hypothesen auch die alten Säulen Markus bzw. G einerseits und Q andererseits ständig ihren hervorragenden Platz behaupten, wiegen sich manche Forscher bereits in Sicherheit und empfinden das große Rätselproblem mit Genugtuung als gelöst. R. Knopf verkündet 1923 im Sinne der Mehrzahl aller kritischen Theologen: Die synoptische Frage ist mit der Zwei-Quellen-Theorie endgültig gelöst. Man kann es ja auch einen Theologen, der sich als Kritiker aufs Schwankende und ins gefährlich Ungewisse hinauswagt, nachfühlen, dass er gern wieder auf festen Boden stehen möchte, der natürlich historisch-christlicher Boden sein muss. Wenn sich auch dieser Boden der Zwei-Quellen-Theorie nicht als fest erweisen sollte, dann entstände für viele Theologen eine unangenehme Situation. Und siehe, schon erklingen aus dem Lager der kritischen Theologie selbst unheilverkündende Stimmen. So stellt der deutsche Herausgeber der englischen Schrift von E.C. Hoskins das Rätsel des Neuen Testaments 1938 fest: In neuerer Zeit ist aber in Deutschland da und dort das Vertrauen zu der sogenannten Markus-Hypothese, vor allem zu der ganzen Zwei-Quellen-Theorie, erschüttert worden, so dass diese heute in Deutschland, wenn auch noch immer von einer überwiegenden Mehrzahl der Gelehrten, so doch nicht mehr so allgemein anerkannt ist, wie dies in England noch der Fall sein dürfte. Wie verhält es sich nun in Wirklichkeit mit dieser Zwei-Quellen-Theorie? Hat sie tatsächlich ein Stück festen Bodens geschaffen? Mit dieser Frage haben wir uns in den folgenden Kapiteln emsig zu beschäftigen.